Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, die Festplatte und endliche Beiten. Dies sind die Abenteuer von Kaboom, Junge, auf der Suche nach Star Trek Videogames. Und da ich das in meiner Reise natürlich nicht alleine machen will, habe ich mir Jean-Luc Picard eingeladen. Hey Jean-Luc, wie geht's dir? Ach, lasst mich doch in Ruhe und zurück auf mein Schiff. Nein, es ist natürlich wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hallo. Was sagst du zu Star Trek Videogames? Wusstest du überhaupt, dass es welche gibt? Ich kannte eins, und zwar das Star Trek Online-Spiel auf Steam, das gratis ist und nicht gut. Und in Vorbereitung auf heute habe ich mir gedacht, holy shit, es gibt fast so viele Spiele wie Serien mit neuen Captains. Ja, komischerweise, ja schon. Es gibt, wer Star Trek nicht kennt, was zur Hölle macht ihr? Es ist Star Trek. Es gibt ja den ewigen Zwist zwischen was ist besser, Star Trek oder Star Wars. Mir ist es egal, ich finde beides eigentlich völlig okay. Beides steht für sich. Beides steht absolut für sich, richtig, ja. Star Trek bin ich erst ziemlich spät eigentlich warm geworden mit, muss ich zugeben. Echt? Sehr, sehr spät. Ja, ja, ziemlich spät. Als irgendwann mal im Fernsehen die Serie mit Kirk lief. Das ist aber schon ziemlich lange. Ja, aber nicht so lange. Also nicht so lange. Also ich war schon etwas älter, als ich dann tatsächlich mir so ein paar Folgen so angeguckt habe. Als ich es entdeckt habe, mir so ein paar Folgen mal angeguckt. Bei mir hat es angefangen, Pubertät, unendliche Weiten und Kirk mein großes Vorbild. Auf jeden Planeten eine andere, jawohl. Ja, sorry, es sind da irgendwie 14 Lichtjahre dazwischen, ey, das kann nicht funktionieren mit uns. Aber heute Abend werde ich frei. Ach ja. Ja, ich kannte die Filme davor, kannte ich. Ich war aber nie ein Fan. Ich erst so ganz langsam rangeführt an Star Trek. Von den... Was mir am meisten gefallen hat von Star Trek, und da werde ich jetzt vermutlich gehasst von sehr vielen Trekkies, ich mag die drei neuen Filme. Die Star Trek Into Darkness und wie hieß der letzte? Beyond. Die finde ich großartig. Das ist mein liebstes Star Trek tatsächlich. Sind für mich von den Filmen die schwächsten drei Filme. Ehrlich? Ja. Oh. Sie sind, bevor wir zu den Spielen sie sind gehen, okay. Sag an, was sind deine Lieblingsfilme tatsächlich? Sag an. Mein liebster Star Trek-Film ist der Zorn des Khan. Zorn des Khan. Von den alten Filmen. Ja. Das ist klar, das ist der Klassiker. Von den alten Filmen ist tatsächlich. Wie hieß er? Wo die. Gott. Treffende Generation. Das ist mein Lieblings-Star Trek. Du meinst da, wo Kirk dann endgültig ausgedient hat? Ja. Treffende Generation ist mein Lieblings-Star Trek-Film von den alten. Zorn des Khan ist völlig okay, aber ich finde halt der erste ist fürchterlich langweilig. Ansonsten so geht alles so einigermaßen, aber tatsächlich finde ich Treffende Generation ist mein Lieblings-Star Trek-Film. Aber cool ist halt, wenn du sie in der chronologischen Reihenfolge richtig guckst, also mit den Serien dann auch dazwischen. Richtig, ja. Du guckst dir den ersten an und schläfst erstmal ein. Und dann wachst du mitten der Serie von der ersten Serie wieder auf. Naja, so Star Trek, wie gesagt, ist ein riesengroßes Universum mit Filmen, mit allerlei Spielzeug oder auch, wie gesagt, mit Videospielen. Und die sind hier wunderschön unterteilt in Adventures, Massive Multiplayer Online Roleplaying Games, Simulationen, Shooter, Strategiespielen, Kartenspiele, Rollenspiele und Brettspiele. Und das finde ich halt sehr, ganz nett. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit der Sparte Adventures an. Tatsächlich, es gibt Adventures, das weiß ich sogar. Das wusste ich auch dank dem lieben Saw, weil der Saw ist nämlich auch ein riesengroßer Star Trek-Fan. Der hat die damals original gespielt, der hat die damals auch original besitzt. Ich glaube, der besitzt die sogar noch. Es gibt tatsächlich Adventures im Sinne von benutze Phaser mit Tür zum Beispiel. Gibt's. Geil. Kein Scheiß, ja. Und rate mal, wo du die heutzutage noch kriegen kannst. Bei GOG? Bei Good Old Games. Ja, bei goodoldgames.com. Die haben vor ein paar Monaten oder vor über einem Jahr sogar, haben sie die Star Trek Games ausgebuddelt. tatsächlich alle, die nicht mehr auf aktuellen Systemen liefen, kann man sich bei GOG kaufen, wenn sie im Angebot sind, so relativ günstig. Und dann kann man sich diese auch schon mal anschauen. Da gibt es Star Trek The 25th Anniversary, das ist ein Adventure aus dem Jahr 1992, das ansässlich des damaligen 25. Geburtstages des Star Trek-Universums von Interplay Productions für DOS entwickelt wurde und später für Amiga, Mac, Windows und Linux. Das Spiel führt den Spieler durch mehrere kurze Episoden, die im Stile einzelner Folgen der Originalserie präsentiert wurden. Das heißt, du spielst tatsächlich verschiedene Episoden von Star. Das ist im Prinzip ein Episoden-Game. Heute würde man sowas pro Episode veröffentlichen und 20 Euro dafür verlangen pro Episode. Vermutlich. Verknüpft wurden diese Episoden zum Teil durch Gefechte der Enterprise gegen gegnerische Raumschiffe. Die Actionsequenzen wurden von vielen Spielern als größter Kritikpunkt und ansonsten gelungenen Adventure empfunden. Bemerkenswert war die Veröffentlichung einer CD-Version, in der die Dialoge des Spiels durch die Originalstimmen der Serie vertont wurden. Das heißt, wir hatten originale Sprecher. Echt? Das heißt, wir hatten, ja, wir hatten originale Sprecher, die da mitgesprochen haben. Das fand ich halt richtig geil, einfach nur. Ich fand das cool. Und im selben Titel erschien bereits 1991 für das Nintendo ein Action-Adventure, das ebenfalls von Interplay entwickelt wurde. So wie 92 ein Shoot'em-up für den Gameboy. Und dann gab es 1993 Judgment Rights. Das weiß ich, das hat Saw richtig gern gespielt. Das weiß ich noch, hat er mir mal erzählt. Das 1993 veröffentlichte direkte Nachfolger von Star Trek The 25th Anniversary. Das Nachfolger davon, der Spielablauf ist identisch, lediglich eine neue Handlung wurde geboten. Trotzdem, oder gerade deswegen gilt Star Trek Judgment Rise bis heute bei vielen Spielen als eins der besten Star Trek Games. Da gab es noch Final Unity, das erschien 1995, war auch ein Adventure und das spielt in der Ära von Captain Picard auf der USS Enterprise, das Spiel wechselt dabei zwischen Außenmissionen auf Planeten oder Stationen und Weltraumgefechten. Bei den Außenmissionen kann der Spieler zwischen verschiedenen Figuren hin und her wechseln. Es müssen dabei diverse Rätsel gelöst werden. Zur Untermalung der Handlung wurden gerenderte Szenen als Film eingeführt. Auch sehr, sehr cool. Dann gibt es natürlich noch Der Aufstand. 1999 erschien dieses Adventure, original Star Trek The Hidden Evil, als weiterführende Handlung des The Next Generation Kinofilms Der Aufstand. Also tatsächlich die weiterführende Handlung davon. Diese Auftragsarbeit entstand in den Presto Studios. Der Spieler übernahm als Figur Engsin Sobok, wie auch bei den früheren Adventures, übernahmen die Schauspieler der Serie, hier Generation, das Voice Casting oder das Voice Acting, fand ich sehr, sehr cool. Die Kritiken fielen weitgehend negativ aus und führten zu einem Bewertungsscore von 53%. Man beschrieb das Spiel als zu kurz und zu lustlos in der Ausarbeitung. Eher lästig empfand man die Action-Sequenzen. Das Studio hatte auch nur ein Jahr Zeit gehabt, Produktion. Das zeigt uns mal wieder, wenn du sowas rusht, ist natürlich kacke. Hast du eins der Adventures gespielt? Leider nicht. Wie gesagt, ich wusste, bevor ich mich auf heute vorbereitet habe, nicht mal, wie viele Star Trek-Spiele es gab. Leider hast du nicht. Hast du dafür das MMO gespielt? Oh, das Online-Roleplay. Ja. Ding. Ich habe mal reingeschaut, ja. Du hast mal reingeschaut. Hat mich nicht überzeugt, muss ich leider sagen. Aber ich habe es mir wenigstens angeguckt. Ja, ich habe es gespielt, als es mal für die Konsolen erschienen ist. Da kam das nämlich raus. Es ist mittlerweile auch Free-to-Play. Es war, glaube ich, war das von Anfang an auch schon Free-to-Play? Ich weiß es nicht mehr. Die Server laufen bis heute, witzigerweise. Es war mal Pay-to-Play, mittlerweile ist es Free-to-Play. Und ich habe es damals gespielt, als es auf der PlayStation rauskam, für genau 2,5 Stunden. Dann gab es einen Bug, mein Schiff war verschwunden, es konnte nicht mehr landen und das Spiel war dann vorbei. Du hast ein Schiff bekommen? du hast dein eigenes Schiff bekommen, du hast dein eigener Captain. Nein, du bist da rangekommen. Also ich muss sagen, ich habe es nicht mal so weit geschafft, dass ich mein eigenes Schiff gekriegt habe. Weil ich fand es so schön, dass du den Character Designer von deinem eigenen Volk, dass du dich da richtig austoben konntest mit 10 Millionen Völkern gefühlt. Ja. Und du durftest dir, glaube ich, sogar ein eigenes Volk auch noch erstellen, was ich sehr, sehr geil fand. So ganz im Charme von Star Trek. Und dann war ich im Spiel und dachte mir, ich spiele lieber ein anderes MMO. Der Spieler kann kann seinen eigenen Charakter aus mehreren Völkern, zum Beispiel Andorianer, Menschen, Vulkanier, Klingone, Tellariten, Trill, Bolianer, Ferengi oder Cardassianer wählen. Ja, kannst du jetzt eine Rasse erstellen und dann kriegst du dein eigenes Raumschiff und kriegst sozusagen deine ganzen Leute, kannst du auch individuell dazu machen. Interessant war es, es war so auf Instanzen gemacht, die du halt von Planet zu Planet geflogen bist. Und da hast du so Aufträge erfüllt. War ganz nett, sah sehr janky aus von den Animationen und so weiter. Es sieht auch heute nicht besser aus. Also, man kann es sich mal angucken, weil es ist umsonst, because why not, aber sonderlich gut ist es nicht. Absolut nicht. Dann kommen wir direkt zu der Simulationsabteilung. Hast du Klingdom Academy? Hast du davon mal gehört? Nö. Es ist eine Weltraum-Kampfsimulation aus dem Hause Interplay und eine Fortsetzung des bereits entwickelten, auch von des Interplay gespielten, produzierten Spiels Star Trek Starfleet Academy. Das ist, ja, man spielt als klingonischen Krieger Torlek in einem Elite-Academy des klingonischen Imperiums, welche von General Chang persönlich in Vorbereitung eines Krieges gegen die Föderation ins Leben gerufen wurde. Nach dieser Ausbildung kann man in den aktiven Dienst gehen und kämpft in verschiedenen Etappen im klingonischen Bürgerkrieg. Weltraumsimulation. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Nur aus dem Jahre 2000. Das heißt, es ist ja. Alt. hast du vom Bridge Commander mal gehört? Ja, Bridge Commander, dachte ich, war so der geistige Vorgänger von Bridge Crew. Weil Bridge Crew kam ja 17, 18 rum raus. Und da hast du doch auch so eine Flugsimulation gehabt, wo du eine Brücke steuerst als Captain. Ja, genau. So viel habe ich davon gehört. Bridge Commander ist auch wieder eine Weltraumsimulation im Star Trek-Universum. Und ja, also im Prinzip das Spiel beginnt auf der USS Dauntless, im Schiff der Galaxy-Klasse, das entsprechend der Filme und Serie nachempfunden ist. Die Brücke ist aufgeteilt und der Spieler erteilt den Offizieren in verschiedenen Stationen, die verschiedenen Stationen zu bemannen, Befehle. Im Tutorial kann man Jean-Luc Picard steht zum Rat fragen. Es ist eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr streng lineare Kampagne. Das Spiel sei eine perfekte lizenzierte Enterprise-Folge, kannst du sozusagen sagen. Du bist der Captain und gibst den Leuten Befehle. Mehr machst du eigentlich nicht. Ist eins der beliebtesten Games, das weiß ich noch. Ich weiß damals, ein alter Freund von mir, dem ich leider keinen Kontakt mehr habe, der hat dieses Ding gehabt und ich glaube, dieses Teil hatte 5 CDs. Krass. 4 oder 5 CDs, weil da ein Haufen Videosequenzen mit dabei waren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt und das ist hat auch einen hohen Sammlerwert, das Spiel. Absolut. Krass. Also wer das noch irgendwo original daheim rumliegen hat, Freunde, behalten. Nicht weggeben, behalten. Dann gab es direkt danach Legacy. Hast du Legacy gespielt? Nee, ist auch eine Simulation. Ich hab dann erst wieder Bridge Crew mal angespielt. Du hast Bridge Crew mal angespielt, okay. Star Trek Legacy ist ein actionbasiertes Star Trek Spiel, ähnlich wie Star Trek der Commander-Reihe. Das umfasst unter anderem alle Star Trek Zyklen. In Deutschland wurde das Spiel durch Ubisoft vertrieben. Und erschien auch eine Version für die Xbox 360. Doch die kurze Entwicklungszeit und das Ziel, das Spiel für Weihnachtsgeschäfte auf den Markt zu bringen, wurden manche der geplanten Features weggelassen. Typisch Ubisoft. Zudem konnte neben der Story auch das Gameplay nicht überzeugen. Trotzdem entstand mit diversen Mods, wie dem Ultimate Universe Mod, dem Track Battle Mod und dem Legendary Generations Mod eine erhebliche Erweiterung des Games. Bridge Crew hast du ausprobiert? Ja, hast du es normal ausprobiert? Gamescom hatte ich es mal ausprobiert. Mit der hässlichen VR-Brille. Mit der VR-Brille für PlayStation VR und ich war dann irgendwie enttäuscht, weil jetzt erfülle ich wahrscheinlich ein Klischee und jeder, der sich denkt, Gamer sind nie klischeehaft, aber wenn du das mit fremden Menschen spielst, die du nicht kennst, nervt es dich an, dass du die ganze Zeit in Kommunikation treten musst, weil du hattest ja nicht mal irgendwie vernünftige Missionen oder sowas, gefühlt, von dem, was ich mich erinnere. Sondern der Hauptfokus war darauf, dass man sich miteinander halt abstimmt, wer jetzt welche Rolle übernimmt. Jeder wollte der Captain sein. Selbstverständlich. Der macht ja auch Und am dann wenigsten. sind von 15 Minuten Spielzeit irgendwie schon 5 um, bis du dich mal entschieden hast, wer welche Rolle macht. Ja. Und das ist hängen geblieben, so ein richtiges Gefühl, wo ich mir gedacht habe, bringt doch lieber nochmal Bridge Commander raus. Es gibt, ich hab's selber nicht gespielt. Ich hab's immer nur gesehen, dass es sehr janky aussieht und dass es einfach hässlich ist. Und es ist janky, es ist hässlich, es ist in diesem Anfangs-VR noch drin und ich finde es halt einfach nicht gut. Wie gesagt, es ist mittlerweile auch ohne VR spielbar. Da siehst du mal, wie gut sich das für die Asus-Systeme verkauft hat. Wenn es tatsächlich so gut spielt, wenn es jetzt schon ohne VR spielbar ist. Ja, es ist halt, du kannst halt mit bis zu drei weiteren Leuten spielen, aber wenn halt das Fremde sind und nicht deine Freunde, die da auch Bock drauf haben, dann macht das irgendwie keinen Spaß, oder was sagst du? Ja, richtig. Also ich hatte ja wirklich so einen bunt zusammengewürfelten Haufen damals, weil die Leute, die ich dabei hatte, wollten kein Star Trek-Spiel spielen. Ich wollte es unbedingt spielen. Und dann wirst du halt zusammengewürfelt mit Leuten, die auch alleine da in der Schlange stehen. Ja, und das ist halt komplett bescheuert. Ja, und wie gesagt, du verbringst halt 5 Minuten damit zu streiten, wer welche Rolle hat. Es gibt ein alternatives Game. Das ist eigentlich haargenauso. Das funktioniert auch ohne. Da, wie heißt es? Ohne VR. Das kannst du auch im VR spielen, funktioniert auch ohne VR. Ist genauso aufgebaut. Das heißt, du hast deine Crew, du hast dann einen, der die Waffen benutzt, einen, der das Ding steuert und so weiter und so fort. Ich weiß nur nicht mehr, wie es heißt. Das Ding gibt es für Steam. Das war im Early Access. Das ist aber um tausendfach besser. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Aber das Spiel ist richtig, richtig gut gewesen. Wenn ich es irgendwann nochmal finden sollte, sage ich dir das, glaube ich mal. Da kannst du dir das Ja. auch mal angucken. Aber das war auch ziemlich gut. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es hieß. Das ist halt mein Problem. Ansonsten, ja, das funktioniert genauso in dem gleichen Sinne. Wie gesagt schon, du hast einen Haufen von Leuten, mit denen du halt diese Sachen machst. warte, hieß es? Ja, Pulsar, Lost Colony. Pulsar Lost Colony. Das ist genau dasselbe. Lass uns noch mal ganz kurz nachschauen. Pulsar T Lost. Ja, Pulsar Lost Colony. Das ist haargenau das, was sich Leute gewünscht haben von diesem Game. Du kannst auf fremden Planeten landen. Du kannst mit Leuten durch die Gegend fliegen. Du kannst es in VR spielen oder nicht VR spielen. Hier steht auch drauf: Team up. To operate a starship and explore a randomized galaxy falling into chaos. Coordination between your crew members is essential to survive the perils that awaits you. Es ist Star Trek nur ein besser. Also halt dieses Bridge Commander nur ein besser. Hat ein Offline-Spiel, hat einen Singleplayer-Modus. Das, also wenn ihr da Bock drauf habt, ist mittlerweile auch aus dem Early Access raus. Und ihr habt einen PC, dann spielt das. Dann habt ihr da eindeutig mehr Spaß mit. kommen wir zu der Shooter-Variante und zwar Star Trek Generations. Hast du das gespielt? Hast du die Shooter eigentlich gespielt, einen von den Shootern? Ich und Shooter. Es war doch zu der Zeit, Ja. wo ich keinen Shooter angerührt habe, gefühlt. Ach, das war zu der Zeit, wo du gar keine Shooter gespielt hast. Ja. Ah, Weil damit. es gibt ja, glaube ich, Okay. 4 oder 5 Shooter. Es gibt ein paar, ja. Generations kam aus dem Jahr 1997 und das ist wohl der erste Star Trek-Shooter. Die Story ist an den gleichnamigen Film, zu Deutsch natürlich Treffende Generation, angelehnt, wobei sie durch die Handlung des Spiels beeinflusst wird. Ziel des Spiels ist es ebenso wie im Film Bösewicht Dr. Soren, daran zu hindern, durch Zerstörung von ganzen und ganzen Sonnensystem in eine paradiesische Dimension genannt Nexus zu gelangen. Bei den Missionen ist besonders darauf zu achten, Kollateralschäden so weit wie möglich zu vermeiden. Werden so viele entscheidende Missionen erfolglos beendet, wird der Spieler vom Einsatz abgerufen und das Spiel ist verloren. Finde ich sehr lustig. Sehr pixelig gemacht. Für 1997 ist es eigentlich ein relativ pixeliger Shooter. Gespielt habe ich nicht, aber ich weiß, wie er aussieht. Er ist relativ Dann gab es The Next Generation Klingon Hourguard. Ist dann auch wieder ein Ego-Shooter, auch wieder von Microprose, aus dem Jahr 1998. Das Spiel basiert auf der ersten Version der Unreal Engine. Man spielt je nach Auswahl eine Anwärterin oder einen Anwärter der klingonischen Ehrengarde, die aus den ersten Kriegen des Imperiums besteht. Ich glaube, das sah aus, soweit ich mich noch recht erinnere, sah das Spiel aus. Ja, genau, Doom. Doom, Star Trek Doom. Mehr ist es eigentlich nicht. Es sieht aus wie Star Trek. Nee, Star Trek Quake. Star Trek Quake. Star Trek Quake, ja, genau so sah das aus, ja. Das hat sich irgendwie so richtig komisch angefühlt, das Ding auf jeden Fall. Dann gab es Deep Space Nine The Fallen. Das wurde von einem anderen Studio entwickelt, vom Jahre 2000, und zwar von den Collective Studios. Das ist ein Third-Person-Action-Spiel. Am Anfang wird ein baryanisches Forschungsschiff von einem unbekannten Spezies, den Grigari angegriffen. Kurz darauf taucht auf Deep Space Nine ein alter Freund von Major Kira auf und überredet Captain Sisko dazu, einen uralten Tempel auf dem Mond Yaros zu untersuchen. Du kannst mit, soweit ich weiß, Worf durch die Gegend rennen und mit diesem komischen, wie heißt diese scheiß Waffe von denen? Chakara, was man sicher, was das ist? Dieses Messerding? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du damit durch die Gegend rennen und unsere Leute niederbolzen. Das weiß ich noch. Das war ziemlich im Müll. Das war echt nicht gut. Das sah auch ziemlich scheiße aus. Wenn ihr euch mal wundert, wie Spiele damals, warum die damals so komisch aussahen, einfach mal googeln. Star Trek, Deep Space Nine, The Fallen. Ich hab das gehabt, fällt mir gerade ein, jetzt wo ich die Bilder wieder sehe. Ich hab dieses Spiel gespielt. Holy shit, ja, ich hab das gespielt. Ach du Jemine. Oh Gott. Kann nicht so gut gewesen sein, wenn du dich bis gerade nicht daran erinnert hast. Vermutlich habe ich es verdrängt. Ekelhaft. Dann gab es Star Trek Voyager Elite Force, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 erschien im Jahre 2000, Teil 2 erschien im Jahre 2003. Das sind großartige Shooter durch die Bank. Sind von Raven Software. Raven Software ist unter anderem bekannt für Quake, für Soldier of Fortune und für einen Haufen Call of Duty Games. Kann ich nur empfehlen. Oder auch für die Star Wars Jedi Knight Games unter anderem. Jedi Knight 1 und 2 und 3. Ist Raven Software verantwortlich. Das sind sehr, sehr gute Shooter. Alle drei. Kann ich nur empfehlen. Ist fantastisch. Gute Stories. Haben Spaß gemacht. Und wenn du Leute mit Lasern mit deinem Phaser beschossen hast und den Phaser nicht über Teuerung machst, machen sie so. Dann hat sie sich aufgelöst. Von wegen Phaser auf Stun. Ne. Auf jeden Fall war das ziemlich cool. Es hat das sehr, sehr Spaß gemacht. Auch die Story war auch gut. Auch mit Borgs und so weiter. Und einer der Leute, mit denen du da rumgelaufen bist, wurde dann zu einem Borg gemacht und so weiter. Es war ganz. Markus, war echt gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Von den Strategiespielen wirst du mal ein paar gespielt haben, oder? Oder nicht? Ich meine, du als alter Stratege. Ich überlege gerade, ob ich es kenne. Ich glaube, das nicht, ne? Das nicht? Du kennst nicht Birth of the Federation? Nee. Ich muss zusagen, ich auch nicht. Weil ich habe jetzt gerade Bilder angeguckt, nein. Nein. Das sagt mir auch absolut gar nichts, aber es sieht nach einem sehr kompliziert. Es sieht aus wie so ein bisschen wie Hearts of Iron. So ein bisschen schön kompliziert. Mhm. So richtig, richtig schön bescheuert, kompliziert, nur halt im Star Trek-Universum. Okay, warum nicht? Ist ein rundenbasiertes Strategiespiel aus dem Jahre 1999 veröffentlicht. wurde da veröffentlicht und stark durch Master of Orion 2 inspiriert. Ja, man sieht's. Master of Orion, nur halt mit Star Trek. Alles klar, okay. Ja, wer Master of Orion nicht kennt, ein unglaublich forderndes Strategiespielreihe. Da gibt es, glaube ich, auch drei oder vier Teile zu. Ist unglaublich super, unglaublich fordernd und auch unglaublich schwer. Dann gab es im Jahre 2000 Star Trek Armada. Das hab ich gehabt, glaube ich. Ich glaube, Star Trek Armada habe ich besessen. Ja! Star Trek Armada habe ich besessen. Das ist ein Weltraum-Strategiespiel. Ja. Im Prinzip, das hast du es auch gespielt? Armada und Armada 2 habe ich auch gespielt. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Picard auftaucht oder ob das in beiden war. Das ist in beiden, glaube ich. Aber das war richtig cool, weil du halt wirklich so eine Art eigene Weltraummacht aufbauen konntest. Ja, ich habe immer, gesagt, das ist das bessere StarCraft. Ich fand es immer nur cool, als die Borg zu spielen. Ja, das stimmt. Sie werden assimiliert. Oh, ich weiß noch, wie ich da vor dem Computer saß. Widerstand ist zwecklos. Sie werden assimiliert werden. Oh, ich liebe es. Ja, das sind, wie gesagt, zwei sehr, sehr gute Extra-Strategiespiele, die ich auch jedem empfehlen kann, die man tatsächlich auch spielen sollte, weil die sind absolut großartig. Und wenn ihr auf goodoldgames.com geht, dann kriegt ihr unter anderem Elite Force 2, Starfield Commander 3, Bridge Commander, Armada 2, Away Team. Oh, kennst du noch Away Team? Boah, nee. Das Commandos der Star Trek Games. Nein, es gab ein Commandos im Star Trek Universum? Ja, das habe ich gehabt damals. Es gab damals drei Games, die zu gleicher Zeit rauskamen. Das war Star Trek Away Team, Commandos 2 und Desperados. Das war aus irgendeinem Grund, gab es drei solche Strategie-Games in einem Jahr. Oder innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Das fand ich fantastisch. Und ich habe mir damals alle gekauft und Star Trek Away Team fand ich großartig, weil das hat richtig Fun gemacht. Da hatte ich richtig viel Spaß mit. Und das Witzige an dem Game ist, es funktionierte nicht mehr auf neueren Systemen. Das heißt, dieses Spiel hast du nicht mehr zum Laufen gekriegt. Das selbst die Installation wurde verweigert, weil du ein anderes System benutzt hast. Aber, dank Good Old Games, kann man sich das kaufen und dann normal spielen. Hervorragend. Dann kriegt man noch Starfield Command, Voyager, also Teil 1 Elite Force, Armada 1, dann natürlich Hidden Evil, Star Trek Academy, Judgment Rise und 25th Anniversary. Also wer Bock auf Star Trek Games hat, ihr wisst, wohin ihr gehen müsst. Leider kann ich euch da nicht leiten, weil wir werden nicht gesponsert. Aber dennoch, wie gesagt, genug Good Old Games. Wusstest du, dass es Kartenspiele gibt? Ich wusste nicht, dass es Kartenspiele gibt. Ich wusste, dass es ein Trading Card Game gab, das irgendwie, glaube ich, das zweite oder dritte der Welt war. Es gibt für alles ein Trading Card Game. Ja, aber es kam, glaube ich, unmittelbar nach Magic the Gathering raus. Magic the Gathering? Wirklich? Ich glaube schon, es ist schon richtig alt. Und Track War, The Battles Card Game. Seit 2005 gibt es eine nicht lizenzierte Freeware-Kartenspiel. Okay. Alles klar. Nein. Das ist doch das Neueste. Ja, anscheinend. Das gibt es seit 2005. Ja, dann gibt es noch Tribbles Customizable Card Game, TOS Kartenspiel von Skybox. Und dann gab es noch ein Customizable irgendwas. Card Game, richtig. Ja, Customizable Card Game, richtig. Genau, das war das erste. Es muss um die 90er gewesen sein. 94. Genau, rund um den Dreh kam doch auch Magic the Gathering. Keine Ahnung, ich habe mich nie mit Magic beschäftigt. Ja, Magic war ja eins der ersten. Soweit ich weiß, ja, aber. Sammelkartenspiele. Ja, interessant. Hast du sowas mal gespielt? Da ich niemanden gefunden habe, mit dem ich hätte spielen können und es, glaube ich, bei uns echt schwer war, außer in Spezialgeschäften an solche Kartenbooster ranzukommen. Ja, stimmt. Nee. Da habe ich lieber Magic gespielt. Ich war auch eins dieser Kinder, die sagte, oh, Star Trek. Nee, ich spiele lieber Magic, da kenne ich mehr Leute. Ja, ich bin da nie reingekommen in solchen Kartendingern. Ich war auch immer der Einzige, der bei Pokémon wusste, wie die Regeln funktionieren. Katastrophe. Da ich dich kenne seit unglaublich vielen Jahren und ich weiß, dass du Brettspiel-Fan bist, besitzt du eins der Star Trek Brettspiele? Nicht? Oh. Leider nicht. Ja, du, eins stammt doch noch aus den 70ern. Ja, 79, aber dennoch, wer weiß? Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn ich es auf einem Gebrauchtmarkt finde, wie es jemand raushaut. Ich hätte mir fast ein neues Kartenspiel gekauft, auf Englisch sogar, bis ich dann festgestellt habe, es ist eine verschlimmbesserte Version von einem eigentlich erfolgreichen Spiel. Oh Gott. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Hättest du Bock mal wieder auf neuere Star Trek Games? Es gibt ja angeblich neuere. Es soll ja eigentlich nur welche geben. Ich freue mich auf ein Star Trek Brettspiel, das Ende des Jahres rauskommt, das aber leider die Lizenz nicht hat und deswegen kein Star Trek Brettspiel ist. Das da wäre. Starfleet Commander heißt's, glaube ich. Starfleet Command, CBS Ja, Interactive. genau. Ja, das kommt Und für Android und das PC. Brett, wenn du dir anschaust, das hat nichts mit Star Trek oder so zu tun. Nein, nein. Es hat nur zufällig die Form von der Enterprise. Das Schiff, auf dem du deine Worker platzieren musst. Es gab zu Starship dem Captains, damaligen. Entschuldigung, so heißt das Brettspiel, Ah, das du Starship anspielst. Captain, okay. Es gab zu dem damaligen Film, zu dem neuen Film, gab es auch noch ein Spiel. Das war ein offizielle Film-Lizenz-Game, Star Trek. Das war für die Xbox, für den PC und für die PS3. Das Ding war ekelhaft scheiße. Das war ein Third-Person-Shooter. Und das war einfach nur Müll. Das war absoluter Bullshit. Das war so schlecht, dass wenn du dich zur Seite gedreht hast, das war so ein gezwungenes Koop-Game. Das heißt, ihr seid immer zu zweit rumgerannt. Wenn du dich zur Seite gedreht hast, ne? War der Kamerawinkel so komisch, dass das Bock zum Beispiel urplötzlich 30 Meter groß war. Cool, Riesenspock. Es war absoluter Müll. Das, Riesenspock die tritt auf sie drauf. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Games, die natürlich, also das, was wir jetzt besprochen haben, sind halt die bekannteren von den ganzen Games. Es gibt noch einen Haufen Sachen. Es gibt selbstverständlich Star Trek Pinball. Ne? Oder es gibt Star Trek The Game Show, in dem man halt interaktive Quizfragen beantwortet. Die Yay. Spiele, die wir angesprochen haben, sind halt die populärsten von denen, die man halt finden kann. Ja, ich wär dafür, dass es mal wieder ein neues Star Trek Game gibt. Neues gutes Star Trek Game. Weißt du was, wo ich eigentlich absolut dafür wäre? Gebt uns einfach noch mal Armada. Danke. Ja, ein Remake von Armada. Ja, aber auf heutiger Basis, weißt du? Also halt nicht mit DLC und den ganzen Shit, sondern einfach nur, gib es nochmal Star Trek Armada, fertig. Star Trek Remastered. Star Trek, nein! Star Trek Armada for the next generation. Oh. Der wird wunderbar funktionieren. Es gibt ja eins, das rauskommt, das heißt Resurgence. Das soll angeblich dieses Jahr erscheinen. Star Trek Resurgence ist ein interaktives, handlungsbetontes Videospiel und das durch Entscheidung geprägtes Abenteuer eine originale Geschichte erzählt. Also Telltale Game. Telltale, Star Trek Telltale. Cool. Spock wird sich das merken. Redshirt 42 wird sich das merken. Lieutenant Colonel Raffaello wird sich das Raffaello, ja genau. merken. Das ist das, also es wäre schon. Na, wir schauen wir mal an, wie es wird. Ich bin gespannt. Ansonsten, ja, Star Trek Games. Ich hätte, wie gesagt, gebt uns noch mal Armada 2 oder Armada 1 als Remake. Nur einen neuen, hübsch, und dann sind wir beide zufrieden. Und gerne auch noch mal die Elite Force Games. Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Reicht schon. Oder was sagst du? Ich brauche nur Amara 1 und 2. Der Rest ist egal. Ach ja. Rest muss Ja. assimiliert werden. Jetzt kann assimiliert werden. Kein Problem. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese kleine Reise in die weiten Welten der Videospiele, der Star Trek Videospiele. Ich danke dir, Markus, dass du da warst. Immer wieder gerne. Und ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber stellt eure Phaser einfach auf Betäubung. Macht's gut.